Gehen Sie gerne schwimmen? Im Winter geht man dazu ins Hallenbad. Kennen Sie diese Wörter zum Hallenbad? Hören Sie die Wörter und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie die Erklärung. Der Bademeister. Das ist eine Person im Schwimmbad. Sie passt auf, dass kein Unfall passiert. Der Badeanzug. Dieses Kleidungsstück tragen Frauen beim Schwimmen. Es ist aus einem einzigen Teil. Die Badekappe. Das ist eine Art sportliche Mütze. Man trägt sie beim Schwimmen. Sie liegt eng am Kopf und die Haare werden nicht nass. Das Sprungbrett. Das Sprungbrett ist eine hohe Konstruktion. Sie kann zum Beispiel einen Meter hoch sein oder 3, 5 oder 10 Meter. Davon kann man ins Wasser springen. Die Liege. Das ist ein bequemer Stuhl zum Liegen oder Sitzen. Das Schwimmbecken. Ein Schwimmbecken ist eine Art Swimmingpool im Schwimmbad. Wenn Sie nicht gut schwimmen können, gehen Sie lieber in das Nichtschwimmerbecken. Das Nichtschwimmerbecken. Dieses Schwimmbecken ist für Leute, die nicht gut schwimmen können. Es ist nur so tief, dass man noch überall stehen kann.